wieder feiern, das ist ein schöner Bruch. Wir brauchen keinen Grund, wir feiern einfach so. Egal an welchem Tag, holadiladio. Unser Herz, das lacht, unsere Seele schreit, jo hey. Alles ist in Ordnung, alles ist okay. Wir tanzen durch die Nacht, machen durch den Morgen früh. Und wenn die Sonne lacht, dann begrüßen wir sie. Wir tanzen durch die Nacht, machen durch den Morgen früh. Morgen früh. Und wenn die Sonne lacht, ja, dann trinken wir.